Wir haben heute Sonntag, den 7. Juli 2024. Herzlich willkommen alle, die sich zugeschaltet haben. Der heutige Podcast beschäftigt sich mit einem großen, dicken, ja, man könnte sagen weltumspannenden Ei. Ich wurde gebeten, darüber was zu sagen, und mir wurde gleichzeitig folgender Text zugesandt. Seit dem 21. Juni 2011 ist die Romanus Pontifex offiziell aufgelöst über den Ritus Mandamus und den Ritus Probatum. Öffentlicher Eintrag hat die Nummer und dann kommt eine riesenlange Nummer 98-3210-33-12-35-01-004. Der Text fährt weiter. Hiermit ist alle Rechtsprechung des Römischen Reiches auf der Erde null und nichtig. Alle Cestui quae vir, Treuhandfonds, sind seit dem 15. August 2011 über den Ritus Probatum Regnum und den Ritus Mandamus aufgelöst. Öffentlicher Eintrag des Dokuments hat die Nummer, und dann kommt wieder so eine Riesennummer, 98-3210-34-1748-24-04-0014. Dies beinhaltet die Auflösung des Trusts, also dieser Treuhandfonds, und Amtes, bekannt als Aeterni Regis, ewige Herrschaft, und als die ewige Krone oder die Krone, nebst all ihrer Ableger, die Beendigung aller Siedlungsurkunden, Settlement Certificates, Geburtsurkunden, Sterbeurkunden, der Bonds und Ansprüche, Claims, einschließlich der Autoritäten der Bank for International Settlement, BIS, in Basel, das ist die Zentralbank aller Zentralbanken. So, und nun war die Meinung bzw. die Bitte, dass ich jetzt dazu etwas sage. Und ich werde das auch versuchen, allerdings vorab folgende Regel. Ich bin nicht derjenige, der diese Dinge alle bis auf den letzten Grund ergründet hat. Ich bin auch nicht derjenige, der dann da verbindliche oder detaillierte Auskünfte geben wird und geben will, sondern ich reise hier oder umreise hier einen Sachverhalt und versuche den zunächst mal in verständliche Kontexte und verständliche Worte zu prägen, so dass ihr dann im Bedarfsfall, so ihr denkt, dass ihr da weiter in die Tiefe gehen wollt oder müsst, selbstständig das dann machen könnt. Also ich stehe nicht zur Verfügung, über all diese Dinge da nachher weitere Details und Auskünfte zu geben. Aber der eine oder andere hat wahrscheinlich schon gemerkt, dass dieser Text doch Dinge sagt, die, man könnte sagen, weltumspannend sind. Und genau das sind sie. Gehen wir zum Anfang, ihr kennt mich. Der Anfang war in Eden. Gott hatte die Erde geschaffen, den Menschen geschaffen und ihm die Besitzrechte an dieser Erde übertragen. Nun, er ist der Eigentümer, weil Schöpfer, Erschaffer, Macher dieser Welt. Und er ist auch derjenige, der als Rechtsgeber dieses Recht verteidigt oder verteidigen kann. Der Mensch ist der Rechtsnehmer, er bekommt dieses Recht, ist aber selbst nicht imstande, dieses Recht zu verteidigen oder aufrechtzuerhalten oder gegen fremde Mächte und Kräfte durchzusetzen. Das heißt, dieses Besitzrecht an der Erde hat der Mensch nur im Tandem mit Gott. Das heißt, er hat es eigentlich immer noch, aber er kann es nicht durchsetzen, weil er sich von Gott getrennt hat. Das war die Verführung der Schlange, eigentlich Nachasch, wurde mit Schlange übersetzt, obwohl es ein Eigenname ist. Und dieser Nachasch hat den Menschen dazu verführt, sich von Gott zu trennen, ihm gegen ihn zu rebellieren. Und damit hat er sich von seinem Rechtsgeber getrennt. Und jetzt kann er diese Eigentumsrechte eigentlich nicht mehr verteidigen, weil derjenige, der die Kraft dazu hätte, von dem ist er getrennt. Nun hat Gott damals schon festgestellt und festgelegt, dass er für dieses Problem eine Lösung finden wird, allerdings eine individuelle. Das heißt, es ist nicht so, dass die gesamte Menschheit als Ganzes irgendwann dieses Recht wieder hergestellt bekommt, sondern nur einzelne Menschen, nämlich einzeln diejenigen, genau, die den Weg zurück zu Gott wollen und sich dazu entschließen, nach einem Entscheidungsprozess, nach einer Krisis, sich entschließen, zu Gott zurückgehen zu wollen. Für die wird das dann irgendwie gelöst. Für den Rest nicht. Vielleicht ein kleiner Einschub an der Stelle. Man hört immer wieder spirituelle Aussagen, dass sich die Welt teilt und die einen in der alten 3D-Welt blieben und die anderen in eine 5D-Welt gehen würden. Jein, ja und nein. Also es ist tatsächlich so. Gott spricht zwar nicht von 3 und 5 Dimensionen, sondern von 3 und 12. Aber lassen wir das mal mit den Zahlen dabei Seite. Es wird zwei Welten geben und die einen werden in die eine gehen und die anderen in die andere. Und zwar immer nur Freiwillige. Das heißt, die, die in der alten Welt, die zum Untergang verurteilt ist, bleiben, die bleiben freiwillig und die anderen wählen freiwillig, in die neue Welt zu gehen. Und damit auch in diese neue Rechtslage, die wiederhergestellt werden wird. Aber kehren wir mal ganz kurz zurück zu diesen Anfängen. Das heißt, die satanische Welt, die hatte jetzt den Menschen von Gott getrennt. Sie hat ihn zur Rebellion verführen können. Und damit war dieses Recht, dieses Eigentumsrecht auf die Erde, für den Menschen eigentlich nicht mehr verteidigbar. Und jetzt sind diese Mächte drangegangen, durch eine konstruierte Rechtsumkehr sich selbst die Eigentumsrechte anzueignen. Ist ja normalerweise so, der Schöpfer hat alle Rechte und er gibt sie weiter an wen er will, in dem Fall den Menschen, den er nach seinem Ebenbild geschaffen hat. Da ist eigentlich nichts dazwischen. Und jetzt war aber was dazwischen, eine Trennung. Und in diese Trennung haben sich jetzt diese Dunkelmächte hineingeschoben. In der Welt vor der Flut sind einfach durch ein Portal auf dem Berg oder Gebirge Hermon, das ist das Quellgebiet des Flusses Jordan, der dann später im Totenmeer endet und verdunstet. In diesem Portal auf dem Hermon sind die sogenannten Wächterengel erschienen. Ihr könnt das nachlesen im Buch Henoch. Das ist frei erhältlich im Internet. Buch Henoch. Und diese Engel haben dann angefangen, das Genom der Menschen zu verändern, indem sie Hybride gezeugt haben mit menschlichen Frauen. Das hat schon vor der Flut zu sehr verstörenden Exzessen geführt. Und Gott hat es beendet. Wenn man so will, der hat die große Klospülung gezogen mit der Flut und bis auf wenige Seelen in der Arche alle getötet. Auch diese Hybride. Gleichzeitig hat Gott diese Engel, diese Wächterengel, die dafür verantwortlich waren, in schwerste Einzelhaft gesetzt, im Tartarus, sodass sich also nach der Flut keiner mehr getraut hat, von dieser dunklen Machtseite das Gleiche nochmal zu tun. Da waren sie dann plötzlich alles sehr abgeschreckt. Jetzt haben die natürlich sich was einfallen lassen und haben sich überlegt, bevor uns das auf die Füße fällt, nehmen wir doch eine Methode, die wir dem Menschen anbieten, aber mehr nicht. Und damit ist diese genomische Veränderung pharmakologisch gemacht worden. Und diese pharmakologische Möglichkeit hat man den Menschen angeboten, dass die das quasi selbst, mit sich selbst machen. Hat ihnen natürlich in Aussicht gestellt, ihr werdet groß, mächtig, reich und berühmt und so weiter. Und das hat auch zumindest vordergründig gestimmt. Und der erste, der das wohl wieder gemacht hat, war Nimrod. Im Babylonischen heißt er En-Merul. Und diese Namensverschiedenheit kommt daher, dass die Hebräer keine Vokale schreiben, sondern nur Konsonanten. Und bei denen steht dann einfach N-M-R-D. Und dann hat man irgendwann wieder Vokale dazu erfunden und die falsch. Und dann hieß es Nimrod. Also dieses N-W-O steht für Nimrod World Order. Würde das wirklich nach der babylonischen Sprechweise geschrieben, dann hieß es Evo, also Enmerod World Order. Naja, und dieser Enmerod oder Nimrod, nennen wir ihn einfach Nimrod, weil das ist der uns gängige Name, der hat sich überlegt, dass er jetzt quasi zum Besitzer und Obwalter der gesamten Menschheit werden kann, die ja praktischerweise in und um Babylon jetzt alle zusammen auf einem Fleck auf der Erde saßen. Ja, nach der Flut waren die da vom Gebirge Ararat runter in diese Zwei-Strom-Tiefebene, ins Zweistromland gezogen, weil es da fruchtbar war, und haben sich da angesiedelt. Dann hat Gott ihnen gesagt, verteilt euch über die Erde, aber das wollten sie nicht, denn Nimrod hat gesagt, nö, machen wir doch Folgendes, wir bauen uns hier ein riesiges Zikkurat, ein kultisches Gebäude, bauen da unsere eigene neue Religion. Diese Zikkurat sollte ja bis an den Himmel reichen, also bis in die spirituelle Welt. Und dann bleiben wir alle schön zusammen und ich besitze euch. Also das hat er natürlich nicht ganz so laut gesagt, sondern er hat eine Priesterschaft eingeführt. Und diese Priesterschaft, die hatte damals schon mit dem sechsten Planeten, und dieser Planet ist der Saturn, und der verfügt am Nordpol über ein Sechseck. Auffällig, diese Zahl 6, 6 in diesem Saturn, das ist der sechste Planet mit dem Sechseck. Auf diesem Saturn wurde also ein Kult begründet, und da könnt ihr mal nachgucken, unter Saturnalien, und eine Priesterschaft, und die hatten damals schon schwarze Roben, wie sie bei den Freimaurern auch überall gängig sind. Überhaupt, diese ganze Geschichte hat mit der Freimaurerei sehr viel zu tun. Wenn ihr mal schaut, ein Sechseck entsteht dadurch, dass man einen Würfel auf die Spitze stellt und dann von oben Licht drauf fallen lässt, dann hat man Sechseck als Schatten. Und der Würfel wiederum selbst ist ein zusammengefaltetes Kreuz, ist also eine Persiflierung des Kreuzes von Golgatha. Und jetzt schaut man nach Mekka, ja, in einem zodiadischen Kreis, das ist immer das Runde, der Sternenkreis, und da drin ist ein Würfel. Und um diesen Würfel rennen sie alle rum. Und der Würfel steht natürlich auf einem Quadrat als Grundfläche. Und das Quadrat im Kreis, das seht ihr sehr häufig. Und im Englischen heißt es auch Square für Quadrat und für einen großen Platz. Und in vielen Plätzen dieser Art weltweit hat man dann auch diese auf einer Spitze stehenden Würfel. So auch vor dem SPD-Hauptgebäude. Und all das knüpft da an, an diese Saturnalien, an diese Saturn-Religion. Und wenn ihr mal guckt, in allen Ländern dieser Erde, alles was mit Rechtsprechung und auch vieles was mit Kirche und Religion zu tun hat, hat diese auffälligen Roben. Die meisten davon sind schwarz. Das kommt dort her. Selbst in der akademischen Welt findet man solche Roben dann auch zu besonderen Tagen, wie wenn jemand einen bestimmten Abschluss gemacht hat, seinen Doktor gemacht hat und so weiter und so fort. Also das hat alles mit dieser Saturnalien-Religion da zu tun. Selbst der Darth Vader, also der Dark Earth Invader, hatte so eine Robe an. Und die haben schon damals versucht, sich das Besitzrecht über die Menschen und die Erde anzueignen. Eigentlich lässt sich das nicht rechtfertigen, weil das eigentliche Besitzrecht hat Gott und der hat es gegeben den Menschen. Aber die können es nicht durchsetzen. Und deswegen hat sich jetzt in diese Trennung zwischen Gott und den Menschen eine Priesterschaft als Klerus dazwischen geschoben und postuliert, einfach gefordert, dass sie jetzt die Eignerschaft an Mensch und Erde haben. Nun müssen wir ein bisschen auf Fast Forward drücken, weil sonst verliert sich das im Klein-Klein der Geschichte. Die große spirituelle Bewegung, die unserer Tage uns da wieder begegnet, ist die sogenannte allgemeine Kirche oder katholische Kirche. Katholisch ist nichts anderes als das Wort für allgemein. Nun, ganz so allgemein ist die nicht mehr, weil durch die Reformation und andere Abspaltungen sind da sehr viele Splitter abgefallen. Oder das Ding hat sehr viele Kinder gekriegt, wie man das auch immer bezeichnen will, ist also nicht mehr so ganz einheitlich, postuliert das aber namentlich immer noch, obwohl es nicht stimmt. Aber die sehen sich in der Rechtsnachfolge zu diesem babylonischen Kult. Und man kann das auch schon wieder an ihren Roben und Hüten sehen, auch wenn sie da ein paar Farbenspielchen getrieben haben. Wenn man dann schaut, wie das weiterging, von Babylon aus, finden wir diese merkwürdigen Hybridwesen wie Nimrod und später auch der Gilgamesch, dann plötzlich wieder in Gaza. Da tauchen die auf. Namentlich bekanntester davon ist der Goliath. Ja, das sind diese hebräisch, diese Giborim. Ein Gibor war so ein pharmakologisch, genetisch modifiziertes Wesen. Und die tauchen jetzt plötzlich in Gaza wieder auf. Ja, wie aktuell das doch ist. Und dort herrschte damals ein Gott namens Dagon, der Fischgott. Ja, und diese komischen Papst- und Kardinalshüte, die so aussehen wie ein Fischmaul, das nach oben guckt, kommen daher. Also das ist nichts anderes als der Fischgott Dagon, den die sich heute quasi auf den Kopf setzen. Übrigens waren viele dieser Hybride, also dieser GMOs, dieser menschlich-genetisch modifizierten Gruppe da, sogenannte Langschädel. Rothaarig, Langschädel. Da könnt ihr mal bei einem Mann namens L.A. Marzulli nachgucken. Der hat das erforscht. Und diese Hüte waren dazu da, diese Langschädel zu verbergen oder zu kaschieren. In diesen Hüten kann man so einen Langschädel schön verstecken. Und umgekehrt, wenn man keinen hat, kann man sich so einen Hut auf den Kopf setzen und behaupten, man hätte so einen Langschädel. Also wie gesagt, das spielt da alles rein. Eigentlich hätte das jüdische Volk bei der Landnahme diese merkwürdigen hybriden Stämme da ausrotten sollen. Haben sie nicht gemacht. Deswegen haben wir heute immer noch das Problem. Das ist also ein Versagen damals, eine Art Ungehorsam oder Nichtbefolgung von Anweisungen Gottes gewesen, diese nichtmenschlichen Stämme da auszurotten. Ja, das ist also keine Unmenschlichkeit, dass Gott diese Stämme zum Abschuss freigegeben hat, sondern es sind nicht autorisierte Wesen, die er nicht geschaffen hat, die auch keine Menschenrechte haben, die auch gar keine Menschen sind und die er damals der Vernichtung preisgegeben hat. Nur haben die es nicht durchgeführt oder nur teilweise durchgeführt. Ich schiebe das nur ein, um zu sagen, es ist nicht ein unmenschlicher Gott. Der wollte eigentlich nur haben, dass im wahrsten Sinne des Wortes Fressfeinde des Menschen, also Ungeziefer, beseitigt wird. Und wenn man mal schaut, was mit Menschenhandel, Pädophilie, Menschenopfer, Kindsopfer und so weiter bis heute da vor sich geht und abläuft, das sind wahrhaftig und im ernsthaften Sinne des Wortes Fressfeinde. Ja, diese hybriden Wesen sind Fressfeinde des Menschen. Naja, und diese Rechtslage oder das, was ich da als Klerus etabliert hatte, das ist dann in den Katholizismus eingesickert und von dem quasi absorbiert und übernommen worden. Und da sind dann Stilblüten daraus entstanden. Und die nennen sich römisches oder auch kanonisches Recht. Hat nichts mit den römischen Verträgen zu tun. So, jetzt gehen wir einfach mal in unser modernes Recht. Nur für einen Moment machen wir einen Sprung wiederum vorwärts. Und da werdet ihr feststellen, das heißt zumindest mal die, die sich mit Rechtswissenschaften befasst haben oder vielleicht sogar da einen Beruf ausüben in diesem Handwerk oder in dieser Sparte, ihr werdet feststellen, dass der Mensch im deutschen, aber auch im internationalen Recht eigentlich gar nicht existiert. Und der Grund ist ziemlich einfach, es gibt keine akzeptable Rechtsdefinition für ihn. Es gibt zwar Paragraphen im Recht, die was von Menschen sagen, aber das ist lediglich zum Zeitpunkt seiner Geburt. Und das ist im römischen Recht dann Nasciturus genannt. Oder beim umgekehrten anderen Ende des Lebens, nämlich beim Ableben. Und da ist zum Beispiel der neulich von mir ja auch erklärte Paragraph 211 Strafgesetzbuch zu erwähnen, wo es um Mord geht. Naja, und für die Zeit dazwischen, also zwischen Geburt und Mord oder Tod, ist höchstens noch der Artikel 1 in unserem Grundgesetz da, wo die Würde und Unantastbarkeit des Menschen bescheinigt wird. Aber was ein Mensch ist, ist nirgends definiert. Und auch das römische Kirchenrecht kennt keine Definition von Mensch oder für geistige, menschliche Wesen. Ja, also dieser Codex Canonicus des römischen Rechts erwähnt den Menschen eigentlich im Wort nur dreimal und davon zweimal in Verbindung mit der Taufe, aber 108-mal den Begriff Person. Und im Kanon 96 wird der Mensch durch die Taufe zur Person. Also man hat da so eine Art Strohmannpuppe geschaffen. Das heißt, Personen sind durch Definition, also eine juristische Fiktion, Strohmänner oder legale Namen oder Treuhandvermögen oder Titel und Inhaberpapiere, Lagerbestände und Sachen geworden. Also nichts Wirkliches, nichts Existierendes, sondern alles nur irgendwelche geistlosen Definitionen. Und diese Personen, also diese Fiktionen, können nie mit der Wirklichkeit und dem wirklichen Menschen in Einklang gebracht werden, sodass das Rechtssystem niemals mit Menschen interagieren kann. Deswegen sitzt man zu Gericht und entscheidet in der Sache Müller gegen Meier. Das sind aber keine Sachen, das sind ja Menschen. Und die heißen Herbert und Fritz und nicht Sache Müller gegen Meier. Schon die Nachnamengebung ist da an diesem Menschen vorbei ein Stück Schritt in Richtung Person. Und da sieht man schon die Perversion und die Fiktion von dem Ganzen. Also als Mensch hat man mit diesem Rechtssystem eigentlich überhaupt nichts zu tun. Es gibt überhaupt keinen Berührungspunkt. Außer wenn wir uns quasi entmenschlichen lassen und zur Person degradieren lassen. Also wenn man so will, wird der Mensch vom Kirchenrecht seines Menschseins und seiner geistigen Natur, also seiner Seele, beraubt, indem er getauft wird. Und damit ist es Sklaverei und verboten eigentlich. Ja, das ist Betrug. Nun ist diese Aussage, die ich jetzt da getroffen habe, vielleicht nicht ganz korrekt in dem Sinne, als der Mensch vom Kirchenrecht einfach ignoriert und gar nicht erst wahrgenommen wird. Ja, also insofern vielleicht doch nicht ganz Sklaverei, aber er wird zur Person degradiert. Und erst wenn er sich als eine Person auch outet, geht's ihm an die Gurgel. Ja, und man kann sehen, dass dieser Mensch wirklich ganz, die haben da ganz große Schwierigkeiten, den zu greifen und zu definieren. Das sieht man schon an dem Wort, an der Wortbildung von Mensch, ja, Humanus. Das ist zusammengesetzt aus Humus. Und Humus ist niedrig, das ist ja was Verfaulendes, das ist ja das, was quasi entsteht, wenn das Laub runterfällt und dann verfault es und dann gibt es Humus und es wird dann zur Erde, also zum Dreck, zur ja, Blumentopferde oder sowas. Ja. Also Humus und Anus. Das Wort Anus heißt Ring und beziehungsweise der ringförmige Muskel am hinteren Ende des Körpers, da ist das, wo auch wieder Scheiße rauskommt, die zu Humus wird. Also man hat dem Menschen einen richtig abwertenden und herunterwürdigenden Terminus gegeben, nämlich Humanus, Humus und Anus. Man könnte auch sagen, ein wertloses Ohrschlächel. Naja, und oft mischen sich dann auch noch in solche Rechtsvorstellungen Tatbestände mit rein, die ja tatsächlich auch gegeben sind, nämlich durch die Trennung von Gott ist der Mensch inhärent bösartig geworden. Das prägt sich in dem Leben eines Menschen mehr oder weniger stark aus. Der eine lässt es zügellos laufen und wird zum Verbrecher und der andere unterbindet das und lernt es durch Disziplin und durch Erziehung, das zu bekämpfen. Aber er weiß, er ist in einem ständigen Kampf und es hört auch nicht auf. Und immer wieder passieren kleine Lapsus, also dann lügt er mal oder übertreibt ein bisschen oder so. Ja, also diese Sachen, die werden dann als die kleinen oder größeren Sünden wahrgenommen. Und so mischt sich in der Rechtsprechung auch oft in diese Person dieser Begriff bösartig oder Monster. Und deswegen, Leute, ist es so wichtig, dass wir unsere Bibel kennen und wissen, wie das wirklich aussieht und uns nicht von so einem irrsinnigen Definitionsgewabere da irre machen zu lassen. Ja? Gott schuf den Menschen nach seinem Ebenbild. Das steht in Genesis 1, Vers 27. Also im ersten Buch Mose 1, Vers 27. Und dieser Mensch ist mit Verstand und Sprachvermögen begabt. Und der Mensch steht im Mittelpunkt des von ihm gestalteten Rechts. So zumindest steht es im juristischen Wörterbuch nach G. Köbler, 14. Auflage, Seite 273. So, aber gehen wir wieder zurück in dieses Recht. Da ist das Volk sogenanntes Humankapital. Der Mensch hat ein Geburtsdatum, das ist sein Gründungstag und der Gründungstag seines legalen Namens und damit ist es quasi das wahre Eingangsdatum. Und jetzt wird er buchhalterisch verwaltet. So, und als Humankapital ist zum Beispiel die Aufgabe der Polizei, nicht Menschen zu schützen, sondern ihre Aufgabe ist es, die Korporation, sprich den Staat, zu schützen und Statutenbrecher zu bestrafen. Also das Kapital zu schützen vielleicht gerade noch. So, und wenn ihr jetzt mal auf eure sogenannten Personalausweise guckt, und dann steht dort ein Name in reinen Großbuchstaben. Ja, das ist in Kapitellen geschrieben, Großbuchstaben. Und damit seid ihr Kapital. Im Englischen ist es noch viel einfacher, ja. Da ist es capitalized. Und damit seid ihr zum Kapital gemacht worden auf der einen Seite. Das heißt, das Wort capitalize heißt zum Kapital machen. Aber auch Großschreibung durch den ganzen Namen. Alles in Kapitellen. Und deswegen ist auch alles, was so groß geschrieben ist, nur buchhalterische Verwaltungsmasse. Auch diese Ämter sind eigentlich Firmen. Und deswegen haben die auch diese Duns-Nummer bei Dun & Bradstreet. Und das ist einfach nur eine buchhalterische Verwaltungseinheit oder Buchungsgröße. Wer da ein bisschen tiefer einsteigen will, der erinnere sich an diese Dreieinheit zwischen Vatikan, City of London und Washington. Und da geht es sehr stark in diesen anglophonen Bereich rein. Und deswegen sind auch viele dieser Begriffsfindungen von dort. Und wer mal ein bisschen tiefer da einsteigen will, der muss sich befassen mit Black's Law. Und da wird man fündig und da sind auch einige Überraschungen geborgen da drin. So, aber gehen wir jetzt nochmal ausgehend von dieser unseligen und unheiligen Dreieinigkeit, Vatikan, City of London, Washington, D.C., zum Vatikan und damit zur römischen Kurie und stellen fest, sie steht per juristischer Definition des kanonischen Kirchenrechts über allem Recht, über allem nationalen Recht und sonstigem Recht. Jedes aktuelle irdische Gesetz und jedes aktuelle irdische Rechtssystem hat somit seine mittelbare oder unmittelbare Herkunft im römischen Kirchenrecht, welches seine Ursprünge wiederum aus antiker Zeit, vorhin erwähnt Babylon etc., herleitet. Der Vatikan als angeblich oberste Legitimität hat das gesamte irdische Gesellschaftssystem auf einem Treuhandsystem aufgebaut. Und dieses Rechtssystem basiert komplett auf Vermutungen und nicht auf Gesetzen. Das ist schlau und logisch, aber das Rechtssystem kann lediglich nur fiktional annehmen, dass wir Menschen in der Form von Personen als Subjekte des Rechts in Frage stehen. Denn wir kommen eigentlich als Menschen, als Geschöpfe in Gottes Ebenbildlichkeit eben nicht in Frage. Ja, immer die Frage, wie ist die Reihenfolge? Ja, und die Reihenfolge ist Gott, dann Mensch, dann das menschliche System und davon ist ein Teil dieses Rechtssystem und das kann nur unter dem Menschen stehen, nicht über ihm. Und deswegen wird auch der Mensch zur Person entmenschlicht, damit er dieses über dem System stehen verliert und jetzt plötzlich dem System untergeordnet ist. Und wenn wir das nicht zurückweisen, gilt das. Ja, ihr habt ja sicherlich schon davon gehört, dass diese dunkle Seite, diese dunkle Macht, also diese dunkle Macht, die müssen uns alles vorlegen. Und wenn wir dann nicht widersprechen, dann sagen die, jetzt gilt's. Das ist natürlich jedem Gerechtigkeitsempfinden zuwiderlaufend. Aber so haben diese Trickster das gemacht. Die sind einfach hingegangen und haben gesagt, eine nicht zurückgewiesene und nicht rechtswiderlegte Rechtsvermutung wird letzten Endes zur Wahrheit und zum Gerichtsurteil. So, und das ist natürlich ein klarer Betrug, aber die verfahren danach. Punkt, Ende, aus. Basta. Und jetzt könnt ihr euch auch vorstellen, wie viele Rechtsvermutungen es gibt, die wir zurückweisen müssten, um ihrer Rechtsprechung zu entgehen. Das ist gigantisch. Und vor allem natürlich für diejenigen, die gar nichts davon wissen. Und ich möchte euch zum Ende dieses ersten Teils etwas sagen über die Bulla Unam Sanctam von Papst Bonifatius dem 8. vom 18. November 1302. Da heißt es, Pro sub esse Romano Pontifici omni humane creature declaramus, dicimus, definimus et pronunciamus omni esse de necessitate salutis. Deutsch: Wir erklären, sagen, definieren und verkünden nun aber, dass es für jede menschliche Kreatur zum Heil unbedingt notwendig ist, dem römischen Bischof unterworfen zu sein. Das ist eine typische Absolutheits-Selbstlegitimierung zur Kontrolle der Erde und aller Lebewesen durch den Papst. Eigentlich eine Riesenfrechheit. Also man sollte sich wirklich überlegen, aus dieser Kirche auszutreten, weil das ist die größte Sklavenorganisation, die es gibt. Und zwar selbsternannt. Ihr werdet vielleicht in diesem Zusammenhang öfters auch den Begriff Cestui quae vie, Treuhandfonds oder Trust, also diese CQV-Trusts, hören oder lesen. Also Cestui quae vie heißt auf Deutsch einfach der, der lebt, und der ist ein allgemeiner englischer Rechtsbegriff, der den lebenden Vorteilsempfängern aus einem Trust oder einer Lebensversicherung bezeichnet. Also Cestui quae vie Trusts wurden 1666, das ist genau dieses Jahr von Shabtai Zvi als satanischer Messias, von der City of London als offizieller Rechtsbegriff eingeführt. Naja, und diese Bulla Unam Sanctam, Bulla ist eine päpstliche Verordnung, also so eine Art Executive Order vom Papst, und Unam Sanctam heißt einfach die einheitliche heilige Kirche in Klammer. Ja? So, hat diese Kirche überhaupt Rechtsbestand vor Gott? Nein. In Matthäus 23, Vers 8 sagt der Herr selbst: Aber ihr sollt euch nicht Rabbi, also Meister, nennen lassen, denn einer ist euer Meister, ihr aber seid alle Brüder. Ihr sollt niemand unter euch Vater, auch erst recht nicht heiliger Vater, nennen auf Erden, denn einer ist euer Vater, der ist im Himmel, in Klammer Gott. Und ihr sollt euch nicht Lehrer nennen lassen, denn einer ist euer Lehrer, Christus. Der Größte unter euch soll euer Diener sein. Das müsste sich der Papst mal ein bisschen zu Gemüte führen. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Das heißt, nach den göttlichen Rechtsvorstellungen ist der Vorstand einer Kirche ein Diener und nicht ein Herrscher. Und er dient dem Wohle aller Mitglieder dieser Kirche. Nicht umgekehrt, dass er den Nutzen dieser Mitglieder verwaltet und ausbeutet. Ja, und ihr seht schon da wieder diese Umkehrung. Und ihr erinnert euch an die Amtseide unserer Eliten, wenn die ins Amt gehen, und dann wollen sie den Nutzen des deutschen Volkes mehren. Sie wollen nicht das Wohl des deutschen Volkes mehren oder den Wohlstand des deutschen Volkes mehren, sondern den Nutzen des deutschen Volkes für den Vatikan bzw. dessen zionistische Hintergrundkräfte. So, hier noch eine Art Disclaimer. Wenn ihr klug seid, dann werdet ihr das nicht jetzt da irgendwo vor Gericht anwenden, denn, und das wird man in den nächsten Teilen feststellen, die Gerichte halten sich da einfach nicht dran. Da fallt ihr nur auf den Bauch. Insofern ist das nur zu Information und für diejenigen, die schon Juristen sind, was zum Überprüfen und Nachdenken. Für heute sei es das so. Ja, wir haben jetzt schon ein bisschen Überzeit gemacht, sonst wird das zu lang. Ich wünsche euch was, noch einen schönen Sonntag. Bis bald. Ciao.